akustische Chaos, mit Musik hat das Ganze nicht viel zu tun, eher mit einer Art Rauschzustand. Die Technofans benutzen ihren Sound wie eine Droge. Superschnelle Rhythmen beschleunigen die Herzschläge. Extreme Tonfrequenzen stimulieren bis zur Ekstase. Lieblingsschauplatz für Techno-Partys, Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine gespenstische Szenerie. Noch lauter. Anders. Persönliche Hölle.